ein Zweifel schüre, ich kann kein Zweifel stören, kein Zweifel stören auf dein Wort herzuhören. Ich kann kein Zweifel stören, mich kann kein Zweifel stören, auf dein Wort her, auf dein Wort her zu hören, auf dein Wort her zu hören. Ich glaube, gehst du fort. Ich glaube, gehst du fort. Gehst du fort. Gehst du fort, so kann ich mich getrösten, dass ich zu den Erlösten, zu den Erlösten, komm an gewünschten Port. Ich glaube, gehst du fort, so kann ich mich getrösten, so kann ich mich getrösten, dass ich zu den Erlösten komm an gewünschten Ort, komm an gewünschten Ort.